Das Jenseits ist allgegenwärtig. Auf der Erde, unter der Erde, in den Wellen und unter den Wellen des Meers. Ein anders wie, ein anders wo oder ein anders wann. Denn dieses andere könnte statt räumlich auch zeitlich sein. Und vielleicht entspricht ja der Doppelnatur des Lichts, Welle und Teilchen, materiell, immateriell, eine Doppelnatur der Zeit. Relativitätstheorie wie Quantenmechanik sprechen von parallelen Universen, der Viele-Welten-Theorie. Was ist ein paralleles Universum? Wie jedes andere ist es ein Bereich von Raum und Zeit, der Materie, Galaxien, Sterne, Planeten und Lebewesen enthält. Ein paralleles Universum ähnelt also dem unseren, ist vielleicht sogar ein Duplikat. In einem parallelen Universum gibt es nicht nur ebenfalls Menschen, sondern diese Menschen können sogar exakte Doppelgänger von uns selbst sein. Es scheint eine Wolke von Universen zu geben und in allen existieren wir. Sie sind vielleicht durch schwarze Löcher miteinander verbunden und dabei drehen Zeit und Raum sich um. Raum wird zur Zeit, Zeit zum Raum. Was uns nicht spanisch, sondern keltisch vorkommt, oder? Nehmen wir also an, die Anderswelt gibt es im Plural. Wir können in diese oder jene geraten. In dieser herrschen die Geschäfte des Marktes, in jener das Paradies. Oder die Hölle, oder was immer. Und vielleicht gehen wir auf Tournee durch die unendlich vielen anderen Welten, wie ja wir selbst, jeder von uns, auch unendlich viele ist. Fantastisch? Nun ja, die Wissenschaft ist eben fantastisch und paradox. Stellt die Quantenphysik sich am Ende als keltischer Mythos heraus? Das mythische und das wissenschaftliche Zeitalter unterscheiden sich nicht wirklich voneinander. Und, wie ein paralleles Universum, ist die keltische Anderswelt unmittelbar neben uns. Ein Schritt nur, ein Blinzeln, und schon sind wir dort. Geburt, Leben und Tod waren für die Kelten so identisch wie der Tag und die Nacht. Verschiedene Erscheinungen nur ein und desselben Seins, dessen Wesen wir erst jenseits der sinnlichen Wahrnehmung erkennen, jenseits des Menschlichen. In der Anderswelt, wo jeder von uns, ohne beim Namen gerufen zu werden, auferweckt wird. Zuversichtlich und nicht ohne Humor sahen die Kelten dem Tod entgegen. Der Tod ist der Zeugende. Das Leben wird mit dem Tod und der Embryonale mit dem Zustand nach dem Tod gleichgesetzt. Was nach unserem Tod geboren wird, sagt Paracelsus, das ist die Seele. Der Tod bringt das Leben den Tod hervor. Im Gegensatz zur biblischen Konzeption, nach der das Weibliche dem Männlichen folgte, entspringt in der keltischen Mythologie das Männliche als Schlange dem Weiblichen, symbolisiert durch das Ei. Die Kelten kennen eine hermaphroditische Gottheit, deren Geschlecht als Schlangenei dargestellt wird. Die Druiden verkünden die Unsterblichkeit von Seele und Welt und dass dennoch eines Tages allein Feuer und Wasser als vereinter Gegensatz herrschen werden. Bei den Griechen war der Tod die Verdüsterung, bei den Kelten die Verheißung des Lebens. Das Schlangenei ist der Totengott, die Quelle des Lebens. Das Leben begann mit dem Tod, der Tag mit der Nacht und das Jahr im November. Ihr Kalender teilte das Jahr in eine helle und eine dunkle Zeit. Und die dunkle war der Anfang. Samhain, Imbolc, Beltane und Lugnasad sind die Feste des keltischen Jahresrats. Samhain wurde am 1. November gefeiert. Man dankte für die Ernte und opferte den Ahnen. In der Samhain-Nacht, aus der unser Halloween und aller Seelen wurde, war die Geisterwelt offen. Sirius erschien am Himmel, der Herr der Unterwelt, und löste die Sonne ab. Die dreifaltige Göttin kam als Hexe, als blutdürstige, verschlingende Mutter und konnte von keiner Tür abgewiesen werden. Mit Imbolc am 1. Februar begann der Frühling. Die heilige Flamme reinigte das Land, förderte die Fruchtbarkeit und weckte die Sonne aus ihrem Winterschlaf. Riten der Weissagung und Probeehen wurden vollzogen, Vermählungen, die im Jahr darauf wieder gelöst werden konnten. Am 1. Mai wurde das Beltane gefeiert, das große Fruchtbarkeitsfest des Frühlings und Sommers. Das Feuer des Bel, des Lichtgottes Belenus, wurde entzündet und durch die Zwillingsflammen trieb man das Vieh. Unser Maibaum und die Maifeuer erinnern daran, und der Tanz um den Maibaum war einst ein ritueller Tanz und folgte der Bewegung der Sonne am Himmel. Lugner saat am 1. August zu Ehren des Sonnengottes Lug, war eine Hochzeit des Lichts. Die Muttergöttin wurde beschworen, auf dass sie die Ernte beschütze, und es gab wohl Wagenrennen und andere Spiele. Aber das schönste Fest war natürlich die zeitlose Samuin-Nacht, das die Einheit beider Welten feierte. Dieser und der Anderswelt, die gleichzeitig nebeneinander und vielleicht sogar ineinander existieren. Nur ein Flirren, ein Spiegeln ist der Übergang von einer in die andere Welt. Doch gibt es auch den Schreider Banshee. Ihr Name kommt vom gälischen Ben, Frau, und von She, Fee. Sie ist die Königin aller Elben, die Göttin des Todes. Weiß wie Milch, weiß wie Schnee, weiß wie die Lepra. In unserer Zeit sitzt sie als Frau Holle am Brunnen, dem Eingang ins Totenreich. Wenn die Banshee singt, kündigt sie den Tod eines Sterblichen an. Sie zeigt sich dann in der Nähe des Hauses, auf dunklen Hügeln, in Gebüschen oder am Fenster des Kranken. Scharf zeichnen ihre weiße Gestalt und das silbergraue Haar sich vom Nachtblau des Himmels ab. Ein grau-weißer Mantel aus Spinnweb hängt um ihren Leib, der vor Kälte oder Trauer zittert und so dünn ist, dass der Wind ihn zerbrechen kann. Das Gesicht ist bleich wie das einer Toten, die Augen blutig vom Weinen. Sie ringt die Hände und klagt. Ein langgezogener, stechender Ton in der Nacht, der anschwillt und wieder leiser wird, traurig und süß verlockend zugleich. So beschreibt man ihren Gesang. Sie stimmt ihn nur für die Nachfahren der großen alten Familien an. Der Totenschrei der Bauern ahmt ihren Gesang nach. Weiße Frau des Kummers nennen die Leute sie, Frau des Todes, Frau des Friedens oder Geist der Luft. Ihr Schrei, der Feenschrei, erfüllt uns mit Entsetzen, erfüllt uns mit Entzücken. Wie der Tod, der Ende und Anfang zugleich ist, der verschleierte Liebhaber der Seele.